SWR 2 Leben. Schräge, etwas verrückte Menschen zu kennen und selbst ein bisschen verrückt zu sein. Diesen Ehrgeiz kann man haben. Und der Autor Michael von Poser hat ihn, bis er Bekanntschaft mit dem wirklichen Wahnsinn macht und seine eigene Anfälligkeit dafür entdeckt. Werde ich am Ende auch verrückt? Begegnungen mit dem Wahn. In meinen jungen Jahren war der Gedanke, ein ganz normaler Mensch zu sein, für mich ein Horror. Nur nicht angepasst, nur kein Durchschnitt. Etwas Ausgefallenes, etwas Unbegreifliches wollte ich sein, lieber verrückt als einer von vielen. Verrückt war und ist noch ein ambivalenter Ausdruck, den man gern positiv benutzt in dem Sinne von außergewöhnlich, aufregend, toll. Toll bedeutete ja seinerseits auch einmal geistesgestört und ist später in einen Ausdruck der Bewunderung umgemünzt worden. Ein Lieblingsbuch von mir war damals Dostojewskis Idiot mit der Figur des epileptischen Außenseiters, der die Regeln der Gesellschaft in Frage stellt. Meine eigenen Arbeiten nahmen sich daneben eher harmlos aus, handelten aber auch von ausgefallenen, exaltierten Leuten, die man hätte verrückt nennen können. Ich suchte nach Menschen, die etwas von dieser Art hatten. Unter Gleichaltrigen waren solche, heute würde man sagen, Typen kaum zu finden. Und da ich mich ohnehin zu Älteren hingezogen fühlte, weil ich bei ihnen tiefere Einsichten in die Lebensabgründe vermutete, hielt ich mich an den Bekanntenkreis meiner Eltern, der sehr weitläufig und vielfältig war. Ich saß bei Tisch dabei, hörte zu, redete mit, traf meine Auswahl. Und da, wo mir eine Person beachtenswert erschien, versuchte ich, eine besondere Beziehung herzustellen. Neugier zu erwecken. Ich war schon immer ein unersättlicher Leser. Die Lektüre und meine eigenen schriftstellerischen Versuche bildeten meist den Anknüpfungspunkt zu Gesprächen. Um mich interessant zu machen, übertrieb ich übrigens meine Produktivität stark und behauptete zum Beispiel, es lägen mehrere unfertige Romane in meiner Schublade. Wenn ich auf jemanden ein Auge geworfen hatte, weil er mir exzentrisch genug erschien, legte ich es darauf an, in seine besondere Sphäre vorzudringen, was so viel hieß wie, von ihm nach Hause eingeladen zu werden, möglichst allein, um mich ungestört mit ihm beschäftigen zu können. Ich wollte sehen, wie ein solcher einzelgängerischer Mensch sich eingerichtet hatte, mit welchen Dingen er sich umgab und was er im Vier-Augen-Gespräch preisgeben würde. Im Hause meiner Eltern verkehrte eine seltsame, irrlichternde Gestalt, ein kleiner, vollbärtiger Mensch, von dem es hieß, er habe ein altes Haus von seinen Eltern geerbt, lebe von den Mieteinnahmen und müsse also nicht arbeiten. Man wusste, wenn man ihn bei Tische hatte, kam irgendwann der Augenblick, wo er aufsprang und eigene Gedichte rezitierte. Sie waren aus Zitaten zusammengesetzt, eine abenteuerliche Collage deutscher Lyrik, die in der krassen Verknüpfung von Bildern, die eigentlich nichts miteinander zu tun hatten, eine vollständig surrealistische Welt hinmalte. Man konnte nichts dazu sagen, man konnte das nur staunend anhören. Der kleine Mann hatte eine Riesenstimme, die alle beeindruckte, und wenn er fertig war, was lange dauerte, rezitierte er oder sang noch ein Lied in seinen eigenen Worten, wo er von sich selbst als einem alles durchdringenden Wesen sprach, als wäre in jedem Baum und in jeder Wolke etwas von ihm. Das hatte einen mystischen Hauch, der andererseits wieder etwas aufdringlich wirkte. Solche Auftritte wie bei uns zu Hause zelebrierte der Dichter auch in bestimmten Lokalen. Er genoss eine Bekanntheit und hatte einen Kreis von Bewunderern. In Gesellschaft kam man ihm nicht näher, weil er in der Rolle des Propheten verharrte. Es gelang mir, ihn dahin zu bringen, dass er mich bei sich zu Hause empfing. Er hatte sich in seinem eher etwas heruntergekommenen Mietshaus die Mansarde vorbehalten, die vollgestopft war mit Büchern und Kram. Einige seiner Gedichte hingen als vergrößerte Handschriften in Rahmen und hinter Glas an den Wänden. Er besaß eine handwerklich-grafische Begabung und zeigte mir alte Buchausgaben deutscher Lyriker, bei denen er seinen Namen zu dem des Verfassers einfach hinzugefügt hatte. So schriftecht, dass es auf den ersten Blick gar nicht auffiel. Wenn ich gedacht hatte, bei diesem Tête-à-Tête würde ein anderer Mensch zum Vorschein kommen, als ich ihn sonst kannte, so hatte ich mich getäuscht. Er hielt sich nicht lang mit einer Einleitung auf, sondern stellte sich in die Mitte des Raums und rezitierte Gedichte, die ich zum Teil schon kannte, aber auch andere, die mir noch abstruser vorkamen. Er brüllte mir die Worte gewissermaßen ins Gesicht, so als wollte er in mir einen letzten Widerstand brechen. Als er etwas ermattet war und sich hinsetzte, warf ich eher schüchtern die Frage auf, ob den Gedichten ein persönliches Weltbild von ihm entspreche, was so viel hieß wie, was er eigentlich sagen wolle. Er bekam einen Wutanfall. Gedichte hätten keine andere Botschaften als die in der Welt zu sein, nur Banausen würden immer nach Sinn stochern. Er wurde so beleidigend, dass mir nichts übrig blieb, als Abschied zu nehmen. Und er hielt mich auch nicht auf. Ich war von dieser Unterredung eher mitgenommen. Darf man einen gutwilligen Besucher so behandeln? Wie kommt ein Mensch mit solchen Berserker-Manieren durch die Welt? Meine Bewunderung für den die gesellschaftlichen Übereinkünfte missachtenden Dichter war keineswegs ganz geschwunden. Vorsichtshalber bewahrte ich aber von da an Distanz zu ihm. Als ich ins Ausland ging, verlor ich ihn aus den Augen. Später hörte ich, er sei in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Er ist nicht wieder ins Normalleben zurückgekehrt. Nach jenem niederschmetternden Erlebnis mit dem monomanen Dichter habe ich natürlich nicht aufgehört, nach originellen Menschen Ausschau zu halten. Womit ich nichts anfangen kann, das ist jedoch die gespielte Verrücktheit. Ich beobachte besonders bei manchen Künstlern eine Tendenz, so zu tun, als hätte man den Alltagsverstand hinter sich gelassen. Man gebärdet sich, als wäre man von höheren Mächten getrieben. Ich meine darin oft ein nur zu rationales Kalkül zu erkennen. Wie echt ist die Verrücktheit, könnte man fragen. Die Öffentlichkeit will exzentrische Menschen sehen. Ein ganz bürgerlich lebender Künstler ist fast ein Widerspruch in sich. Aber die Exzentrizitäten können eben inszeniert sein. Die wahre Verrücktheit besteht darin, nicht wirklich zu wissen, was man da tut. Nicht mehr unbedingt vernünftig entscheiden zu können. Und ein solcher Mangel muss zwangsläufig zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags führen. Es kann natürlich sein, dass wir alle eine gewisse Anlage zur Verrücktheit in uns tragen, mehr oder minder gut abgedeckt. Ich bin überzeugt, dass ein Mensch, der diese Anlage bei sich festgestellt hat und zu der Meinung gekommen ist, er sei gefährdet, auf keinen Fall mit dieser Anlage experimentiert und beispielsweise den Verrückten spielt. Vielmehr wird er alles daran setzen, sich so normal wie möglich zu verhalten. Denn der wirkliche Wahn ist eine Krankheit und auch hier kommt es darauf an, mit allen Mitteln die Gesundheit zurückzugewinnen. Eine Absonderlichkeit amüsiert uns. Aber wenn sich herausstellt, dass sie aus einem Mangel an Zurechnungsfähigkeit kommt, geht das Amüsement leicht in Verachtung über. Der wirklich Verrückte ist kein vollgültiger Mitspieler im täglichen Machtkampf. Und wenn sich erweist, dass er gar nicht mehr für sich einstehen kann, wird er den Psychiatern und Nervenärzten, den Fachleuten für Wahnzustände übergeben. Er wird zum Ausgestoßenen, dessen Gedankengänge mit herrschenden Ansichten nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Sein Wahn verdammt ihn zu einer furchtbaren Einsamkeit. Mit der Verrücktheit kokettieren kann nur jemand, der sich vollkommen gefeit glaubt, der sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass auch er einmal in einen Wahn verfallen könnte. Meine Einbildung, es fehle mir an Verrücktheit, hing mit einem solchen Mangel an Vorstellungskraft zusammen. Ich war felsenfest überzeugt, die Klarheit meines Kopfes sei unerschütterlich. Das Leben hatte in dieser Sache noch eine Belehrung für mich in Vorrat. Mein jüngerer Bruder, von dem schon beunruhigende Nachrichten zu uns gelangt waren, reiste eines Tages unerwartet an und versuchte mich für sein Vorhaben zu gewinnen, die Regierung in Deutschland zu übernehmen. Ich lag krank im Bett. Er setzte sich zu mir und schilderte mir, wie er vorgehen wolle, welche Ministerien wer bekommen solle, mir war auch eines zugedacht. Zwischendurch telefonierte er mit Regierungsstellen in der Hauptstadt. Die abweisenden Antworten schienen ihn in keiner Weise zu beirren. Vielmehr bestätigte ihn jede Kleinigkeit, die ihm ins Auge fiel, in seiner Meinung, das Schicksal habe ihn für diese Aufgabe ausgewählt. Mein Bruder war in einer süddeutschen Stadt Leiter einer Musikschule und Kulturdezernent. Er hatte ein Jurastudium und eine Pianistenausbildung hinter sich. Er hatte sich schon immer für Politik interessiert und war besonders in Umweltfragen sehr beschlagen. Seinen Plan, die Regierung zu übernehmen, begründete er vor allem mit der unbefriedigenden Umweltpolitik, die ins Katastrophale führen musste. Er war auf diesem Gebiet so beredt, dass später auch die zu Hilfe gerufenen Psychiater sehr beeindruckt waren von seinen Argumenten und Analysen. Ich überlegte fieberhaft, wie ich ihn aus seinem Wahn herausbringen könne, ehe alles verloren wäre. Meine Versuche, ihm klarzumachen, dass er etwas Unmögliches wolle, dass die Wirklichkeit ganz anders aussehe, als er sie sich zurechtgelegt habe, wehrte er ungeduldig ab. Ich solle mich endlich aufraffen, der Zeitpunkt zu handeln sei da. Ich hielt ihm vor Augen, dass er seine Familie, seine Frau, die beiden kleinen Kinder nicht einfach so sich selbst überlassen könne. Er antwortete, seine Familie habe schöne Jahre hinter sich, jetzt kämen anstrengendere, so sei es nun einmal. Ich sah nur zu deutlich, dass auf diese manische Phase eine depressive folgen müsse. Ich hörte kaum noch zu, sondern schaute ihm nur in die Augen, in diese vom Wahn wie blicklos gemachten Augen. Und auf dem Grund dieser Augen glaubte ich eine Ahnung zu erkennen, dass das, wovon der Mund sprach, ein Wahngebilde war und eine damit zusammenhängende, hoffnungslose, bodenlose Traurigkeit. Mit dem Wahn konnte er mich nicht anstecken. Die schreckliche, die unwiderstehliche Traurigkeit ging auf mich über. Da war ich eins mit ihm. Er redete von großen Taten und Aufschwüngen. Ich empfand nur die Verzweiflung über dieses von innen zerstörte Leben. Ich habe alles versucht, ihn bei uns festzuhalten. Aber ich konnte ja keine Gewalt anwenden. Er entzog sich uns und fuhr mit dem Zug kreuz und quer durch das Land, bis er wegen des fehlenden Fahrausweises irgendwo festgehalten wurde. Da kam er zurück zu uns und ließ sich ganz willig mit Psychiatern zusammenbringen, die über das weitere Vorgehen entscheiden sollten. Er wurde in eine Klinik an seinem Wohnort gebracht. Ein Selbstmordversuch in der Klinik wurde vereitelt, aber kaum wurde er für kurze Zeit nach Hause entlassen, nahm er sich das Leben. Am Abend davor hat er mich angerufen und sich mit Worten, die ich als Zeichen einer Besserung auffasste, von mir verabschiedet. Mit dem Tod meines Bruders ist für mich ein wichtiges Stück Vertrauen in das Leben untergegangen. Das Vertrauen, unbedingt Herr über das eigene Denken zu sein. Er konnte sich nicht helfen. Ich konnte ihm nicht helfen. Unauslöschlich sind die Eindrücke unserer Unterredung an meinem Bett. Es ist nicht so sehr, dass ich überlege, was ich noch hätte tun können, sondern ich sehe diesen Menschen vor mir, der mir so nah war, sehe ihn als Opfer einer unbegreiflichen bösen Macht und empfinde dann immer wieder diese Urtraurigkeit, gegen die es kein Mittel gibt. Dazu ist, wie gesagt, die Unsicherheit gekommen, ob nicht auch ich anfällig sein könnte. Die Krankheit meines Bruders hat Parallelen im weiteren Umkreis unserer Familie und Anzeichen davon traten auch bei unserem Vater in späteren Jahren auf. Der Verstand arbeitet allerdings so, dass er, solange er einwandfrei funktioniert, theoretisch die Möglichkeit seiner eigenen Erkrankung zwar zulässt, praktisch aber sich darauf verlässt, dass alles weitergeht wie gewohnt. Die eigene Geistesverwirrung vorwegzunehmen wäre arg hypochondrisch. So habe ich, obwohl gewarnt, nicht damit gerechnet, dass ich selbst in einen wahnhaften Zustand fallen könnte. Und doch hat mich, Jahre nach dem Tod meines Bruders und wohl nicht ganz unbeeinflusst von diesem, aber durch äußere Umstände ausgelöst, eine Depression ergriffen, die mich vollständig aus der Bahn warf und meine Geistesverfassung derart veränderte, dass ich nachträglich sagen muss, ich war nicht mehr bei mir. Es begann mit einem durch öffentliche Attacken ausgelösten Nervenzusammenbruch. Anstatt Härte nach außen zu zeigen, reagierte ich mit Härte nach innen und betrieb eine gnadenlose Selbstdemontage. So wie mein Bruder in seinem Wahn die kleinsten Zeichen als Bestätigung für seine große Aufgabe ausgelegt hatte, so las ich auch unbedeutsame Dinge als existenzielle Einwände gegen meine Person. Ich betrachtete mit meinem kranken Blick, was ich bisher im Leben gemacht hatte, und verwarf es alles. Systematisch widerlegte ich jeden Grund, der mich berechtigen könnte, weiterzuleben. Um ein Recht zu erwerben, nicht mehr zu sein, musste ich mich gedanklich zu nichts machen. Das führte in einen Zustand vollständiger Antriebslosigkeit. Ich saß da, ich lag da, so geschwächt, dass ich mich kaum bewegen konnte und oft meinte, keinen Arm heben zu können. Von keinem Anreiz mehr erreicht, sondern nur in einem irren, sich in sich selbst drehenden Gedankengang gefangen, der eigentlich nur aus einem Gedanken bestand: Ich muss mich töten. Wenn ich überhaupt noch etwas Äußeres wahrnahm, dann nur noch unter dem Aspekt, ob eine Gelegenheit gegeben sei, ein Ende zu machen. Aber ich war derart energielos, dass ich eine solche Gelegenheit gar nicht nutzen konnte. Wenn diese Starre etwas nachließ, machte ich manchmal mit einer Frau einen Gang an den Rhein. Wir saßen dann für lange Zeit auf einer Bank am Ufer, nicht weit von der Stelle, an der ich zum letzten Mal mit meinem Bruder zusammengetroffen war. Es war Spätherbst. Das Wasser des Flusses, von starken Winden bewegt, war grau, und darüber ließen sich Möwen und Milane von den Böen in exzentrische Bahnen schleudern. Ich starrte in dieses Wasser und hatte die Vision, in ihm zu versinken. In das Grauen einer solchen Träumerei mischte sich ein wenig tröstlich der Gedanke, bewusstlos in der Natur aufzugehen. Man würde denken, dass ein Mensch, der von einer solchen Lähmung seiner Geisteskräfte heimgesucht ist, fieberhaft in den Kammern seines Gehirns nach dem Subjekt suchen muss, das er vorher war. Es ist aber das Wesen einer Obsession, übermächtig zu sein. Sie tendiert dazu, nichts neben sich gelten zu lassen. Allerdings war ein Rest von Bewusstsein vorhanden, in einem krankhaften Zustand befangen zu sein. Insofern unterschied sich meine Verfassung von einer manischen Verblendung, wie sie bei meinem Bruder aufgetreten war. Ich war nicht mehr mein altes Selbst, aber irgendwo steckte dieses Selbst noch. Die Spaltung in zwei Personen im Wahn schildert so treffend die amerikanische Dichterin Emily Dickinson in ein paar lakonischen Versen. Und etwas ist verquer in mir. Das Wesen, das ich war, und dieses fühlen sich ungleich an. Ist das der Wahnsinn hier? Dass ich aus meiner Geistesgestörtheit herausgefunden habe, ist dem Umstand dieser Spaltung zu verdanken, die nicht im klinischen Sinn schizophren war, sondern nur bedeutete, dass ein krankhaftes Ich sich an die Stelle eines Gesunden gesetzt hatte. In ganz kleinen Entwicklungsschritten gewann das gesunde Ich wieder an Raum. Nicht ohne Rückfälle richtete ich mich aus der Depression auf, vermochte wieder unbefangener über mich nachzudenken und konstatierte in dem Augenblick, wo es nicht mehr riskant war, mich der Selbstbeobachtung zu widmen, dass ich, was ich nie für möglich gehalten hatte, eine Anlage zum Wahn in mir trage, die auf einen Auslöser wartet, um virulent zu werden. Ich weiß nun, was es heißt, in sich selbst abzustürzen. Ich habe die Brüchigkeit dessen, was man Vernunft nennt, in mein Lebenskonzept einbezogen. Ich bin nicht mehr begierig, die Bekanntschaft von Menschen zu machen, von denen es heißt, sie seien verrückt. Ich kenne meine Anfälligkeit, die eine Neigung einschließt, mich von Verzweiflung anstecken zu lassen. Ich mache nun die Erfahrung, dass Menschen, die seltsam bis zur Verrücktheit sind, sich zu mir hingezogen fühlen, sei es, dass sie instinktiv ein Verständnis für ihre Besonderheit bei mir annehmen, sei es, dass sie ein unbewusstes Verständnis für mich haben, nämlich dafür, dass mein Vertrauen in die Alltagsverständlichkeit begrenzt ist. Es existiert ja die These, dass gerade die angeblich Vernünftigen, die das Gesamtunternehmen mit letztlich zerstörerischer Betriebsamkeit in Gang halten, die eigentlichen Verrückten seien. Ich bin da vorsichtig. Ich habe viel übrig für die Nicht-Angepassten, für die Gefährdeten. Aber ich glaube nicht, dass man bei gesellschaftlichen Entscheidungen auf die Abwesenheit von Rationalität bauen kann. Ich mache einen Unterschied zwischen Verrücktheit und krankhaftem Wahn. Es gibt wirklich harmlose Verrücktheiten, Macken, die keineswegs existenziell gefährdend sind. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die solche Macken haben. Das hängt mit meiner kommunalpolitischen Arbeit zusammen. Ein paar solcher Originale, wie man früher gesagt hätte, begleiten mich schon seit Jahren. Ihre politischen Vorstellungen sind zumeist abstrus, ohne Nährwert. Oft haben sie fixe Ideen, die sie mit hoffnungsloser Hartnäckigkeit verfolgen. Wenn ich mit ihnen spreche, versuche ich etwas über ihre Selbsteinschätzung herauszufinden. Und meist kommt heraus, dass sie eher eine hohe Meinung von sich haben. Sie können, und das ist gut so, mitten in der Gesellschaft unangefochten ihren Lebensweg verfolgen und tragen zur Buntheit des Gesamtbildes bei. Etwas ganz anderes ist der Wahnsinn, der einen Menschen von innen heraus zerstört. Er präsentiert sich nicht unbefangen. Oft versteckt er sich, ist nur unterirdisch vorhanden. Auf Anzeichen von ihm reagiere ich mit höchster Empfindlichkeit. Ich weiß, er wird mich in Mitleidenschaft ziehen, eine Wehrlosigkeit in mir auslösen. Ein mir unbekannter Herr besucht mich in meinem Büro. Er hat von mir und meiner Tätigkeit gehört. Er möchte mir erläutern, wie der Staat davor bewahrt werden kann, zugrunde zu gehen, denn jeder sieht ja, dass Katastrophen vor der Tür stehen. Der unbekannte Herr ist auf politische Lösungsmöglichkeiten gekommen, die bisher niemand gefunden hat. Er verfügt über einen Heilsplan, in den er mich schon irgendwie als Mitwirkenden eingebaut hat. Ich mache Einwendungen. Er erklärt mir geduldig noch einmal alles. Dass ich die unwiderlegliche Stringenz des Plans nicht erkenne, kann nur daran liegen, dass ich noch Zeit brauche, ihn sorgfältig zu studieren. Er wird mir diese Zeit geben. Er will mich nicht überrumpeln. Wir stehen auf und ich schaue in seine Augen. Da ist sie wieder. Diese unbewusste Ahnung, dass alles Wahnsinn ist, und diese bodenlose, hoffnungslose Traurigkeit. Sie überschwemmt mich mit einem grenzenlosen Mitleid, das ich nicht ausdrücken kann, nicht ausdrücken darf. Könnte ich doch diesen Menschen erretten durch ein Zauberwort? Es steht mir nicht zu Gebote. Ich muss ihn gehen lassen, zurück in seine unbesiegliche, verschlingende Einsamkeit. Werde ich am Ende auch verrückt? Begegnungen mit dem Wahn von Michael von Poser.